Das Weiße Haus im Rücken. Safely landed in Washington. Jetzt tief Luft holen und cool bleiben. Nicht an die Daten im Koffer denken. Alles ist in Ordnung, sagen wir uns. Wir sind bloß gewöhnliche Journalisten aus Germany. Als wir vom Flugzeug Richtung Gepäckabholung gehen, ist uns trotzdem mulmig. Der Albtraum ist, dass uns am Zoll jemand die Festplatte aus unserem Gepäck entgegenstreckt. Das Gute ist, dass wir die Daten gar nicht verraten können. Das Passwort der versteckten Festplatte ist ungefähr 40 Zeichen lang und wir haben es bewusst nicht mitgenommen. Nicht auf dem PC, nicht im Handy, nicht am Körper. Wir haben nur das Passwort für den Teil der Festplatte, den wir eigens für die US-Zollbehörde mit langweiligen alten Ordnern gefüllt haben. Das Passwort für die versteckte Festplatte werden wir dem ICIJ nach unserer Rückkehr nach Deutschland verschlüsselt übermitteln. Aber bevor wir zu den Beamten der Einwanderungsbehörde kommen, müssen wir warten. Die Schlange bis zu den Zollschaltern ist endlos. Wir sehen immer neue Windungen geduldig anstehender Menschen. Es ist ein Wunder, dass hier im Washingtoner Flughafen nicht regelmäßig Menschen ausrasten. Niedrige Decken, tausende Reisende, die sich Zentimeter für Zentimeter vorwärts schieben, verschwitzt und müde von langen Flügen. Überall genervte Erwachsene, weinende Kinder und am Ende warten US-Polizisten und Zöllner, die darüber entscheiden, ob das alles umsonst gewesen sein wird. Für jeden, der auch nur ansatzweise zu Phobien neigt, muss das hier die Hölle sein. Für jemanden, der nicht weiß, ob er am Zoll ausgesondert wird, um über womöglich gestohlene Daten im Gepäck befragt zu werden, ist es auch nicht gerade ideal. In Trippelschritten schieben wir uns vorwärts. Die Schlange trennt uns irgendwann, beziehungsweise ein US-Zollbeamter, der uns in verschiedene Richtungen weist. Wir folgen seinen Handzeichen. An den Schaltern erwarten uns sehr kurz angebundene Männer, prüfende Blicke und ein professionelles Kopfnicken. Aber keine weiteren Fragen. Wir holen das Gepäck und das war's. Die Daten sind quasi offiziell in die USA eingereist. Es ist später Nachmittag und wir fahren direkt zum ICIJ ins Zentrum Washingtons. Das ICIJ sitzt an der 17. Straße Nordwest, nicht weit vom Weißen Haus. Im zweiten Stock verteilen sich dort Arbeitsplätze für etwa 10 Journalisten. Wir setzen uns mit ICIJ-Direktor Gerard Ryle, seiner Stellvertreterin Marina Walker und der Datenchefin Mark Cabra zusammen, um letzte Details für den nächsten Tag zu besprechen. Irgendwann lächelt Marina uns an und fragt, seid ihr fit für morgen für euren Vortrag? Wir nicken freundlich. Lange haben wir an unserer Präsentation nicht feilen können. Marina hat uns erst eine Woche zuvor mitgeteilt, dass wir das Projekt selbst vorstellen sollten. Bei dem Vorbereitungstreffen zu Luxemburg Leaks in Brüssel hatten ICIJ-Mitarbeiter die Präsentation übernommen, hier und da ergänzt von Edouard Perrin, dem Kollegen, der die Daten des Leaks als erster gesehen hatte. Dazu war ein Experte geladen, der uns die geheimen Steuervorbescheide großer Konzerne erklärte. Beim Vorbereitungstreffen von SwissLeaks war es ähnlich. Weitgehend erklärte das ICIJ, worum es gehen würde, um den Schatz, den Whistleblower Hervé Falciani bei der Genfer HSBC-Bank hatte mitgehen lassen. Die beiden Kollegen von Le Monde, Gérard Davé und Fabrice Lhomme, die das alles aufgetan hatten, saßen lächelnd am Tisch und beantworteten Fragen. Und wir sollten also einen Vortrag halten, auf Englisch, in Washington. Wir waren leicht angespannt, als wir in München die ersten PowerPoint-Seiten zusammengebastelt haben, und die Nervosität nahm nicht ab, als wir Marina Walkers Mail lasen. Bastian und Frederik, bitte bereitet euch auf die Präsentationen gut vor, sodass sie motivierend und hilfreich für die anderen Journalisten sind. Marina ist großartig. Sie ist diejenige, die bei den internationalen Kooperationen das Heft fest in der Hand hält, die den mitarbeitenden Journalisten immer wieder klar macht, wie wichtig Tugenden wie Pünktlichkeit, Genauigkeit und Verlässlichkeit sind. Und Marina kann, wie man sieht, sehr direkt sein. Aber sie hat recht. Manche der 40 anreisenden Kollegen wissen bisher nur sehr grob, worum es geht. Ein Leak, geheime Offshore-Daten, erste spannende Fährten. Unser Job ist es, sie zu begeistern. Wir haben Marinas Mail also zum Anlass genommen, unseren Vortrag im Flugzeug ein drittes Mal durchzugehen und ein viertes Mal. Und als wir nach dem Gespräch beim ICIJ im Hotel angelangt sind, ein weiteres Mal. Am nächsten Morgen, nach einem überteuerten Frühstück und einem schweißtreibenden Spaziergang bei schwülen 30 Grad, stehen wir kurz nach 9 Uhr in der First Amendment Lounge im 13. Stock des National Press Buildings in Washington, D.C., in einem Konferenzraum mit Blick auf das Weiße Haus. Vor uns Kollegen aus aller Welt, aus Argentinien, England, Costa Rica, Italien, Spanien, den USA und weiteren Ländern. Unter ihnen einige der besten Investigativjournalisten der Welt, wie James Ball vom Guardian oder Jake Bernstein, der vor ein paar Jahren den Pulitzerpreis bekommen hat, oder Uri Blau aus Israel, der mit seinen Recherchen schon Staatskrisen ausgelöst hat. Jetzt sitzen sie alle an einem langen Tisch und hören uns zu. Unsere Taktik in der First Amendment Lounge ist, sofort Aufmerksamkeit schaffen mit den Dimensionen des Leaks. Das größte bisher dagewesene Leak, 1,5 Terabyte, liegen mittlerweile vor und es wächst noch immer. Ein geradezu unheimlich aktuelles Leak. Die letzten Mails sind erst ein paar Tage alt. Detaillierte Informationen zu rund einer Viertelmillion Offshore-Firmen. Wir haben einen Kollegen aus dem Layout gebeten, uns eine Grafik zu basteln, die verschiedene Leaks ins Verhältnis setzt. Also unsere 1,5 Terabyte, die 260 Gigabyte von Offshore-Leaks und die meist nur wenige Gigabyte großen und dennoch sehr einflussreichen Leaks von WikiLeaks. Und tatsächlich sieht das im Vergleich beeindruckend aus und sofort wird es still im Raum. Wir haben die Zuhörer gewonnen. Nach ein paar Minuten ist unsere Nervosität verschwunden und wir erzählen, erzählen, erzählen. Von Putins angeblich bestem Freund, vom isländischen Premierminister, von Bashar al-Assads Cousin, von dem geheimnisvollen Deutschen und der halben Milliarde US-Dollar in Gold auf dem Bahamas-Konto. Während wir sprechen, sehen wir schon an den Gesichtern unserer Kollegen, dass wir hier niemanden überreden müssen, ins Projekt Prometheus einzusteigen. Im Grunde reden wir von 9 Uhr morgens bis mittags durch. Wir erklären die Struktur der Daten, wo man welche Informationen findet, wie man am besten sucht und was die problematischen Stellen sind. Am Nachmittag entwerfen wir gemeinsam einen Schlachtplan, wann wir publizieren wollen, welche Themengebiete wir gezielt suchen möchten und welche Geschichten wir in Gruppen angehen. Das wirklich Großartige ist nämlich, wir haben die Expertise unseres Ressorts bei der SZ mit dieser Kooperation mal eben vervielfacht. James Oliver ist einer der intimsten Kenner der FIFA. Die Argentinier kennen die Kirchner-Thematik in- und auswendig. Der isländische Kollege kann den Fall des Premierministers seines Landes um viele Längen besser beurteilen als wir. Noch fröhlicher stimmen uns aber die Reaktionen der Kollegen. Schon zuvor waren wir von unserem Leak überzeugt und davon, dass es eine internationale Zusammenarbeit wert ist. Aber es ist schon nochmal ein Unterschied, das aus dem Mund eines Pulitzer-Preisträgers zu hören und zu erleben, dass Guardian, BBC und Le Monde gleichermaßen begeistert sind und auf der Stelle Teams an die Sache setzen werden. Die französischen Fernsehkollegen der Presseagentur Première Ligne und die US-TV-Leute von Univision sind mit Kameras gekommen, filmen die Konferenz und interviewen uns. Das Treffen in Washington verändert die Art, wie wir auf unsere Arbeit schauen. Es ist nicht mehr unser kleines Projekt. Es ist jetzt ein Mammutprojekt und wir werden aufpassen müssen, dass wir in den damit verbundenen Mühen nicht untergehen. Immerhin werden wir im Zentrum einer weltweit koordinierten Recherche stehen. Andere Publikationen wären auf derartiges vielleicht eingestellt oder könnten sich jedenfalls zügig darauf einstellen, was Personalausstattung und Kosten angeht. Als WikiLeaks zum Spiegel kam, erzählt man sich, seien erstmal 30 Leute abkommandiert worden, um die Unterlagen zu sichten. 30 Leute. Die Süddeutsche Zeitung ist auf so etwas nicht vorbereitet, in keiner Weise. Wie auch. Unser Ressort besteht zu dieser Zeit aus 4 Leuten und von diesen 4 wird grundsätzlich erwartet, die tagesaktuelle Berichterstattung mitzuprägen. Wir haben niemanden, der sich mit Datenjournalismus richtig auskennt. Wir haben niemanden im Team, der perfekt Spanisch spricht, obwohl mehr als die Hälfte aller Dokumente in dieser Sprache verfasst sind. Und wir haben eigentlich auch keinen Etat für personelle Verstärkung oder eine massive Aufrüstung unserer technischen Ausstattung. Alles, was wir haben, ist das unbedingte Vertrauen unseres Ressortchefs und den Rückhalt unserer Chefredakteure Wolfgang Krach und Kurt Kister. Wolfgang Krach war früher investigativer Reporter beim Spiegel und er hat sein Faible für große Recherchegeschichten nicht verloren. Wir machen uns im Pulk auf den Weg vom National Press Building zu dem Restaurant, das der ICIJ für das Abendessen gebucht hat. Der Weg trägt im Übrigen durchaus dazu bei, unsere feierliche Stimmung weiter anzuheben. Er führt uns nämlich direkt am Weißen Haus vorbei, von dort weiter zum Farragut Square und dann die Connecticut Avenue hoch zum DuPont Circle. Das Viertel also, das wir von US-Serien wie House of Cards oder West Wing kennen. Nach dem Essen probieren wir seltsame Biersorten auf der Terrasse eines angenehm unaufgeregten Restaurants. Immer wieder setzen sich einzelne Kollegen zu uns, um, ganz investigative Reporter, ein bisschen mehr über die Quellenlage zu erfahren. Wir haben uns inzwischen die immer gleiche Reaktion angewöhnt auf die immer wiederkehrende Frage, ob wir die Quelle tatsächlich nicht kennen, ob sie wirklich anonym ist. Wir lächeln. Ja, so ist es. Wir lächeln. Es ist die Wahrheit. Der dritte Tag in Washington ist ein Arbeitstag. Die ICIJ-Maschine läuft, die Weichen sind gestellt, es geht im Grunde nur noch um die genauen Koordinaten. Was sind die großen Fälle? Wann gehen wir damit raus? Welche Themen gehen wir gemeinsam an? Als wir uns in einem kleinen Konferenzraum in einer Runde mit Datenjournalismus-Experten einfinden, in der Agenda hat das ICIJ zu einem Geeky Data Meeting eingeladen, überlegen die Kollegen, wie sie mit speziellen Programmen die Daten filtern, sortieren und durchsuchen können. Wir sitzen freundlich lächelnd daneben. Das Einzige, was wir schnell verstehen, ist, dass uns sehr viele Recherchewege verschlossen sind, solange wir sozusagen konventionell in den Daten recherchieren. Wir brauchen jemanden, der sich mit so etwas wirklich auskennt. Am Rande dieses Treffens nimmt uns Christophe Ayat, ein Kollege aus Frankreich, zur Seite. Schaut mal, sagt er, ich habe Alaa Mubarak in den Daten gefunden, den Sohn des früheren ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak. Der nächste Fall rund um einen Präsidenten. Der Kollege erzählt uns, dass er den Autokratensohn in den Unterlagen zu einer Firma namens Pan World Investments Incorporated gefunden hat. Wir ziehen uns den zugehörigen Firmenordner aus den Daten und klicken uns durch die Dokumente. Jahr für Jahr, Dokument um Dokument. Nichts Ungewöhnliches, das normale Offshore-Geschäft eben. Die Gründungsurkunde, ausgestellt 1993 auf den britischen Jungferninseln, Gebührenabrechnungen, ein gelegentlicher Wechsel der Scheindirektoren, mehr nicht. Auch nicht im Jahr 2011, als Autokrat Hosni Mubarak von seinem wütenden Volk aus dem Amt gejagt wird und seine Söhne Alaa und Jamal festgenommen werden. Die beiden gelten den Ägyptern als Paradebeispiele für eine raffgierige Elite, die sich auf Kosten des Volks bereichert, den Staat regelrecht aussaugt. Sie werden vor Gericht gestellt. Kurz vor unserem Treffen in Washington werden sie wegen Unterschlagung verurteilt. So treffen sich die Wirklichkeit und die Daten. Alaa Mubarak, dieser inzwischen sogar verurteilte Autokratensohn, ist also seit 2 Jahrzehnten Eigentümer. UBO, Ultimate Beneficial Owner von Pan World. Daran ändert der arabische Frühling nichts, der Sturz seines Vaters nichts, das Gerichtsverfahren nichts, die weltweiten Schlagzeilen nichts. Erst als sich 2013 die Finanzaufsicht der britischen Jungferninseln meldet und Informationen über die Pan World anfragt, entwickelt sich ein interessanter Dialog zwischen der Compliance und der Rechtsabteilung von Mossack Fonseca. Es geht um Informationen, die die Behörden wollen, besser gesagt um fehlende Informationen. Denn eigentlich hätte Alaa Mubarak auffallen müssen, seine Firma, die Pan World Investments Incorporated, hätte bei interner Prüfung als High Risk eingestuft werden müssen. Stattdessen gab Moss von der Briefkastenfirma noch 2012, also ein Jahr nach dem arabischen Frühling, ein Low Risk. Nun warnt die Leiterin der Rechtsabteilung, man solle das den Behörden auf keinen Fall schreiben. Es wäre das Eingeständnis, dass unsere Risikoeinschätzungsformel ernsthaft fehlerhaft sei. Alaa Mubarak sei schließlich auch nicht irgendein PEP, also eine politisch exponierte Person, schreibt eine Mitarbeiterin der Compliance-Abteilung. Mubarak sei eine sanktionierte Person, ein international geächteter. Der Sohn des ägyptischen Ex-Autokraten wurde nämlich 2011 von der EU wegen rechtswidriger Verwendung staatlicher Gelder auf die Sanktionsliste gesetzt. Anmerkung? Alaa Mubarak antwortete bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine entsprechende Anfrage. Das sollte einer Firma dann doch unverzüglich auffallen, die auf unsere Anfrage im Februar 2015 im Zusammenhang mit der Razzia bei der Commerzbank noch versichert hatte, das Unternehmen halte sich an die Kenne-Deinen-Kunden-Leitlinie und führe nicht nur Due-Diligence-Prozesse bei allen neuen Kunden durch, sondern mache auch periodische Überprüfungen und Updates bei bestehenden Kunden. Kenne deinen Kunden? Eine der Moss von Anwältinnen schreibt im August 2013 an ihre Kollegen, in Wirklichkeit haben wir den wirtschaftlichen Eigentümer von Anfang an nicht identifiziert, wie wir es hätten tun sollen. Moss von führte den Sohn eines Autokraten in der Kartei. Sie hatten sogar eine Kopie seines Passes, hatte aber offenbar keine Ahnung, um wen es sich da handelte. Noch im Washingtoner Hotel stolpern wir auch über eine Tabelle, die ein Moss von Mitarbeiter erstellt hat. Es ist eine Auflistung aller Moss von Firmen auf den Seychellen. Jeweils unterschieden danach, ob Moss von den berechtigten Eigentümer kennt oder eben nicht. Das Ergebnis? Von den 14.086 Firmen wusste Moss von demnach nur bei 204, wem sie in Wahrheit gehören. Das ist ein Armutszeugnis. Und es zeigt, wie verantwortungslos Mossack Fonseca mit seinen Pflichten umgeht. Jeder Verbrecher könnte Eigentümer einer dieser Firmen sein. Mörder, Mafiosi oder Diktatoren. Moss von würde ihnen professionell zu Diensten sein und weiter keine Fragen stellen.